gegen unseren Namen. Ihr Hetz gegen unseren Stil. Andere Leute denunzieren. Das ist euer Lebensziel. Ihr armen kleinen Lichter in dieser großen Welt. Ihr könnt sonst was erzählen, denn ich weiß, was euch so quält. Es ist erblüht. Brücken wird getuschelt und gehetzt. Wir sind so und wir sagen das, das sind die Worte aus eurem Mund. Doch wenn wir vor euch stehen, tut ihr so, als wären wir Freunde. Dann drehen wir euch den Rücken zu und ihr kotzt euch wieder aus. Ist es der Neid, der aus euch spricht? Seid ihr wirklich so primitiv? Wir kämpfen doch für gleiche Ziele. Dass ihr das nicht versteht, der Neid, der aus euch spricht, seid ihr wirklich so primitiv? Wir kämpfen doch für gleiche Ziele. Dass ihr das nicht versteht. Gewinnt Berlin und Dreck über unser Seelen. Warum müsst ihr mit euren dummen Gerüchten die Menschheit quälen? Lügen, die im Kindergarten nicht ihres Tages nicht. Warum ihr euch so verhaltet, das verstehen wir nicht. Verstehen wir nicht. Ist das der Neid, der aus euch spricht? Seid ihr wirklich so primitiv? Wir kämpfen doch für gleiche Ziele, dass ihr das nicht versteht. Der Neid, der aus euch spricht, zeigt ihr wirklich so primitiv. Wir kämpfen doch für gleiche Ziele, dass ihr das nicht versteht. Seid ihr wirklich so primitiv? Wir kämpfen doch für gleiche Ziele, dass ihr das nicht versteht. Der Neid, der aus euch spricht, seid ihr wirklich so primitiv? Wir kämpfen doch für gleiche Ziele, dass ihr das nicht versteht.